der vorderasiatischen Rasse. Aber die findet man in Armenien eben noch viel häufiger als in Israel selbst, weil die Armenier viel stärker rein vorderasiatisch geprägt sind. Bei den Juden spielen die Orientalen eben diese Beduinentypen, die an sich auch einen schmalen Kopf haben und mit der mediterranen Rasse, der westlichen Rasse zusammenhängen, spielen auch eine große Rolle. Und deswegen, das ist das Interessante, das mendet sich da im Judentum immer wieder aus. Wenn man jetzt die jüdischen Köpfe vermisst, ich habe das gerade gesagt mit dem Kopfindex, dann gibt es irgendwo einen mittleren Index um 80. Aber 80 hat so gut wie kein Jude. Es gibt zwei Gipfel, einen so und einen so. Den einen Gipfel bei den Schmalköpfigen, das sind die Orientalen, das sind die sephardischen Juden, und den anderen bei den Aschkenasen, den Ostjuden, die haben eben die Rundköppe. Und das ist also auch heute in Israel noch ganz deutlich, es gibt kaum Mischtypen zwischen diesen beiden. Es gibt also einmal diesen einen Gipfel und dann gibt es den anderen Gipfel. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es natürlich welche wie Salzia Landmann bei den Juden, die das durchaus anerkennen. Die hat sogar ein Buch geschrieben, die Juden als Rasse. Die hat sogar also versucht, also auch das hier, meine Schrift, Rasse, ein Problem auch für uns, im Schweizerischen Rundfunk positiv zu besprechen. Ob ihr das gelungen ist, wage ich zu bezweifeln. Das finde ich ein bisschen, sehe ich ein bisschen anders und. Da habe ich ihr mein Ding hier hingeschickt und dann war sie davon ganz angetan. Warum? Weil sie also, sie ist eine kluge Frau und sie sagt natürlich, es bringt überhaupt nichts, sich hinzustellen bei einem Volk, was enorm rassebewusst ist wie die Juden, was seit Jahrtausenden nichts anderes als Rassenpflege gemacht hat. Es ist einfach unredlich, sich dann hinzustellen, sich als Jude hinzustellen und zu sagen, Rasse, die gibt es gar nicht. Rasse ist Quatsch, das ist Schall und Rauch. Wie das ein paar Demagogen von der UNESCO gemacht haben, 1950 in einer Rassenerklärung. Rasse ist mehr als ein sozialer Mythos, als eine biologische Tatsache. Ja, dann frage ich mich, warum Esra und Nehemia ihre Rassegesetze gemacht haben, ihre Heiratsgesetze gemacht haben, wo sie gesagt haben, also die Juden dürfen nur unter sich heiraten, alle Fremdrassigen werden weggeworfen, werden rausgeschmissen, werden geschieden, Kinder müssen auch weg oder was. Wir wollen ja also nur eine reinrassige Bevölkerung haben. Das fragt man sich, warum es dann diese Gesetze gibt. Und dann fragt man sich, warum in Israel nicht jeder einwandern kann, der einwandern möchte, sondern nur derjenige, der Jude ist. Und dann fragt man sich, warum also Mischlinge nicht anerkannt werden. Und dann fragt man sich, warum in Israel ein Mischlingsregister geführt wird. Und diejenigen, die Mischlinge sind, dürfen nicht in Regierungsstellen rein und. Also viel härter gewesen als im Dritten Reich. Also die Nürnberger Gesetze sind also nur ein lascher Abklatsch gegen das, was in Israel praktiziert wird. So, und wenn sich dann ein Jude hinstellt und kritisiert jetzt nicht die Gesetze in Israel, sondern es ist entsetzlicher Rassismus, was da gemacht wird. Wieso werden die als Mamser bezeichnet, da als Bastarde, wenn da also ein Christ und eine Jüdin zusammengeheiratet oder ein Jude und eine Christin zusammengeheiratet, die Kinder gelten dann als Mamser, als Bastarde und haben keinerlei Rechte in Israel. Sie dürfen nicht getraut werden in Israel. Da gibt es dann so ein Register. Und da es in Israel keine Ziviltrauung gibt, sondern nur Rabbinertrauung, können die also da nicht mal heiraten oder was? Ja? Also wenn ich mir sowas vorstelle, hier bei uns gilt das also als schlimmste, wer hier gegen Rassenmischung predigt, ist der schlimmste Rassist. Ja, dann müssten Sie also mal gegen Israel vorgehen. Da ist das Gesetz. Da sind das nicht irgendwelche Wanderprediger, die über Straßen wandern oder in Hörsälen predigen oder in Bierabenden sagen, also man sollte nicht so viel Rassenmischung haben, da ist es Gesetz, staatlich gesetzt. So. Und wenn also ein Jude sich hinstellt und sagt, also Rasse, das ist alles nichts, dann ist es eben etwas, was merkwürdig ist. Und ich habe also das Gegenstück, zwei Frauen, Salzia Landmann, die Juden als Rasse, wer das Buch kriegen kann, das ist nochmal als Taschenbuch gedruckt worden, der sollte sich das unbedingt besorgen. Ist nicht alles richtig, was drinsteht, 10%, 15% muss man abstreichen. Aber beispielsweise, sie sagt, der Arierparagraf bei den deutschen Burschenschaften war natürlich richtig. Denn was hatten Juden in einer so typisch deutschen Angelegenheit wie in der Burschenschaft zu tun? Die Juden waren immer geistig, sie haben immer Talmudstudien betrieben. Wieso wollten sie sich die Schädel zerhacken? Und Bier trinken mochten sie auch nicht. Also das steht bei Salzia Landmann. Also, was hatten die Juden da zu suchen? Und wenn ein Jude sich unbedingt reindrängen wollte, dann musste der natürlich ferngehalten werden. Also solche knackigen Sprüche findet man bei Salzia Landmann. Das muss man sich mal klar machen. Und hier vorne sind noch ein paar, ihr könnt euch da hinsetzen, da sind noch ein paar Sitzplätze frei. Das heißt also, wir können feststellen, dass es da also Salzia Landmann gibt und wir haben andererseits Ruth Benedikt mit dem schönen jüdischen Namen Ruth, die 1949 ein Buch, die Rassenfrage geschrieben hat. Und das ist dann sehr interessant. Das ist natürlich hier mit Zustimmung der Militärbehörden herausgekommen. Und das ist dann also sehr merkwürdig. Man hat das so gegen diese Rassenbetrachtung im Nationalsozialismus gesetzt. Die Rassenfrage in Wissenschaft und Politik heißt es. Und dann wird dort gesagt, erster Teil Rasse, Rassismus, der Ismus der modernen Welt. Also da fängt es gleich mit Rassismus an, gleich mit einem negativen Begriff. Man erinnert sich, Röhl, von dem im Rahmen dieser Vortragstage schon die Rede war, der Linke, der nach rechts gewandert ist, sagt also, Rasse gibt es nur im Zusammenhang mit Rassenvorteil, Rassismus oder Rassenhass. Anders existiert Rasse nicht. Nur in diesem Zusammenhang darf man es nennen. Und hier also auch, erster Punkt, Rassismus. So, zweiter Punkt, Rasse, was sie nicht ist. Wäre doch schön, wenn man mal sagen würde, was sie ist, ne? Dann die Anstrengung des Menschen um seine Klassifizierung. Wird gesagt, also letztlich sagt, sieht jeder das anders und nichts. Genau, das weiß man nicht. Wanderung und Völkervermischung. Also es hat immer Mischungen gegeben, das ist also auch in Ordnung. Das ist die Aussage, was ist erblich? Natürlich nur ein Teil. Was ist überlegen? Natürlich gar nichts. Wobei die Juden nicht erwähnt werden, ne? Fehlen Auszüge dazu, dass also, das steht natürlich, dass die Arier keine Herrenmenschen sind und die Deutschen natürlich auch nicht und. Es fehlt aber eine Aussage zu den Juden. Sind die Juden überlegen oder nicht? Dazu fehlen ja Ausführungen. Das wird nur, wenn man sich darüber informieren will, muss man in die Synagoge gehen. Also dann wird das beantwortet, ob die überlegen sind oder nicht. Zweiter Teil Rassismus. Also erster Teil Rasse schon mal, großer Hauptteil. Und da fängt das erste Kapitel an mit Rassismus. Zweiter Teil ist dann nur Rassismus. Zur Naturgeschichte des Rassismus, warum dann Rassenvorurteile und dann der Anhang mit Literaturanweisungen und dann Entschließungen und Kundmachungen von Wissenschaftlern, die meisten davon sind jüdischer Art, ausweist sich der Name, wenn einer Cohen heißt oder so, gehe ich mal einfach davon aus, dass er seine Wiege nicht in Stockholm hatte und dergleichen also mehr. So, das also war die Art, wie man hier Rasse in Deutschland künftig betrachten sollte. Das war also so die Sache. Und dann ging es noch weiter, die ist immer noch ausgegangen von diesen typologischen Rassenbegriffen, wie ich sie hier benannt habe, dass eine Rasse irgendwas mit Aussehen zu tun hat. Und dann kam auf die glorreiche Idee und sagte, wir ändern das alles um. Wir können den Begriff Rasse können wir schon deswegen nicht ausrotten, weil es ja den Begriff Rassismus und Rassenhass immer noch gibt und weil die Leute irgendwas machen, aber wir definieren die Rasse weg. Das ist eine ganz geniale Sache. Wir definieren die Rasse weg und wie machen wir das? Wir sagen also, Rasse wird nicht mehr durch bestimmte körperliche Merkmale, also beispielsweise Langschädlichkeit oder Kurzschädlichkeit oder blaue oder braune Augen oder krause Haare oder schwarze Haare oder blonde Haare oder lange Glieder oder kurze Glieder oder groß oder klein oder was auch immer definiert. Nein, wir definieren Rasse als Genpool. Das klingt natürlich sehr schön, Genpool, das heißt also eine Bevölkerungsgruppe, die gemeinsame Gene hat. Und das ist natürlich sehr schön. In der Quintessenz leiser ist Eysenck, der sonst sehr verdienstvoll ist, der britische Anthropologe Eysenck. Der Anthropologe ist er nicht, er ist Psychologe gewesen. Eysenck ist da auf den Leim gekrochen und in seinem Buch über Intelligenz hat er das also übernommen, diese Rassendefinition als Genpool-Definition. Mit dem Erfolg natürlich, dass Rasse völlig zerschwimmt. Warum? Genpool ist der Pool, in dem geheiratet wird. Das heißt, diejenigen, die zusammen heiraten, deren Gene vermischen sich dann ja auch und die bilden dann den Genpool. Genaues kann man da nicht mehr sagen. Dann kann man also über den Genpool nur sagen, dieser Genpool hat meinetwegen 10% Kraushaare und 20% gewellte Haare und 70% Glatthaare. So, was Eindeutiges ist das nicht. Das ist bei dem anderen Genpool dann wieder eine etwas andere prozentuale Zusammensetzung, aber vom Prinzip her sind alle Genpoole gleich. Es ist nur der Prozentsatz ein etwas anderer. Auch im deutschen Volk gibt es ja ein paar, vielleicht 0,1%, die dieses negride Krause haben. Ein paar andere gibt es da noch, die sich das künstlich machen lassen, auf dem Jahrmarkt oder so beim Friseur, dann so komische, diese komischen Flechtdinger da und so weiter. Aber es gibt dann also auch im deutschen Volk, das ist der deutsche Genpool, ist dann auch durch Kraushaarigkeit, wenn auch nur vielleicht zu 1% oder zu 0,1% charakterisiert. Es ist also nur eine prozentuale Verteilungsgruppe, letztlich sind sie alle gleich, nur in gewissen Prozentsätzen unterscheiden sie sich. Und das Zweite ist, also man kann genaues überhaupt nicht mehr aussagen, wenn wie einer zum Genpool aussieht, wobei also hier einer natürlich gesagt hat, das ist völliger Unsinn. Wenn ich 100 Stockholmer habe und 100 Spanier, kann ich die unterscheiden, eine Gruppe von 100. Dann kann ich genau sagen, oder hier heute, da konnte ich sagen, was war die dänische Mannschaft und was war die südafrikanische. Das war